Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben eine Themennacht heute und das Thema heißt Schönheitschirurgie. Ich möchte gerne mit euch reden über dieses Thema. Habt ihr schon an euch irgendetwas mal verändern lassen? Gab es einen schönheitschirurgischen Eingriff? Wie ist er verlaufen? Seid ihr zufrieden oder gab es Komplikationen? Generell, was denkt ihr über Schönheitschirurgie? Und gibt es vielleicht Leute in eurem Umfeld oder vielleicht ihr selbst auch, dass ihr plant, irgendetwas zu machen und seid euch nicht sicher, ob es denn gut ist, ob ihr es machen sollt, ob ihr es nicht machen sollt. Über all dies und vielleicht noch mehr können wir uns unterhalten. Wenn ihr wollt, ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Schönheitschirurgie. Kirsten ist die erste heute Nacht. Guten Morgen, 20 Jahre alt. Ja, hi. Zum Thema Schönheitschirurgie. Ja. Warum? Was ist los bei dir? Also, ich habe mal vor knapp 2 Jahren, ja, 2,5 Jahre, 160 Kilo gewogen. Mhm. Bei einer Körpergröße von 1,60. Mhm. Und es ist halt alles aufgestaut durch meinen Stiefvater damals. Mhm. Hab mir das halt alles angefressen, weil ich halt nicht mit irgendeinem reden konnte und hab halt dann ist so ja irrsinnig groß und dick, ne? Im Umfang, denke ich mir jetzt gerade. 1,60 Meter groß, 160 Kilo, ist wahnsinnig. Das ist, ja doch, das war ja eine Rumbo-Kugel vom Allerfeind. Ja, in der Tat, ja. Ja, erzähl weiter. Und, ja, Moment. Und dann habe ich halt versucht auch abzunehmen und mhm. Käpselchen genommen und Tablettchen mhm. genommen mhm. und meine Mutter kam und du isst jetzt nur noch Diät und was weiß ich nicht noch alles. Das hat aber alles nicht funktioniert. Mhm. Und dann habe ich mal mit meinem Hausarzt gesprochen und meinte halt, wie ich das machen kann, dass ich halt abnehme. Mhm. Und meinte mein Hausarzt, ja, du musst dich jetzt erstmal runterhungern. Mhm. Dann habe ich mich dann innerhalb von einem halben Jahr von 160 Kilo auf 70 Kilo runtergehungert. In einem halben Jahr? In einem halben Jahr, ja. Von 160 Kilo auf 70 Kilo? Ja. Das ist ja unglaublich. Hast du überhaupt noch was gegessen in der Zeit? Nicht viel, ganz ehrlich. Unter ärztlicher Beobachtung das Ganze? Ja, mehr oder weniger. Also ich musste alle zwei Wochen zum Arzt. In einem halben Jahr in einem so halben viel? Jahr. Boah, bist aber eine eiserne Frau, du. Ja, es geht. Also ich meine, das war damals halt, wie ich die 160 Kilo hatte, meine Mutter hat montags eingekauft und dienstags war nichts mehr im Kühlschrank. Ja, ja. Und dann habe ich halt, meine Mutter hat dann gesagt, nee, du gehst nicht mehr in den Kühlschrank und die Küche abgeschlossen und mein Zimmer kontrolliert und ich habe kein Taschengeld mehr gekriegt, weil ich mir davon immer Süßigkeiten geholt habe. Und dann ging das auch irgendwann. Dann habe ich fast nur noch Salat gegessen und frisches Obst. Ich wollte gerade fragen, was ist dann übrig geblieben zu essen? Salat, Obst? Mehr auch nicht wahrscheinlich, ne? Salat, Obst, dann Kartoffeln ohne Salz und halt Sachen ohne Salz, ohne Fett und solche Aber Sachen. Das geht natürlich nur mit ganz, ganz, ganz strenger Disziplin, ne? Das war auch gar nicht einfach. So, jetzt habe ich schon eine Vermutung, dass du zwar abgenommen hast, aber dein Körper andere Probleme hatte danach. Ja, das war ganz lustig. Also ich hatte dann noch abgenommen, ich war super glücklich, mein Gesicht war auf einmal, ich konnte meine Gesichtsform erkennen. Mhm. Das war ganz klasse. Mhm. Und dann habe ich mich halt mal abends im Spiegel angeguckt und habe dann gesehen, dass mir so das Hautgewebe, das hat sich nicht mehr zurückgebildet. Das selbst in dem jungen Alter nicht. Das hat sich, ich glaube, das war zu viel auf einmal, in einem halben Jahr so viel. Also hingen so die Lappen richtig an die runter? Ja, also die Knien so ungefähr. Echt so schlimm? Das war wirklich extrem. Also die hingen, die wirklich jetzt nicht übertrieben, bis auf die Oberschenkel, ja. die Hautlappen kommen die vom Bauch und von der Taille und so. Ja. Also dass man dann noch erkennen konnte, wo Brust, Bauch und der Rest ist, das war auch ein Wunder. Wie war es denn mit der Brust? Hing die Brust auch? Die hing gar nicht. Die hing gar nicht. Bei der war das ganz normal. Also das Hauptproblem waren die Lappen, die Bauchlappen. Ja. Die Bauch, Hautlappen, ne, muss man sagen. Ja, genau. Ja. Und dann? Was hast du gemacht? Und dann habe ich halt mit meinem Hausarzt dann nochmal geredet und gesagt, ich bin total unglücklich. Meinte ich so, ich bin zwar super stolz darauf, dass ich das halt alles abgenommen habe, aber was mache ich jetzt? Und das, ich meine, das ist, gucken Sie sich das doch mal an, weißt du, damit kann ich nicht mehr leben. Also, ich meine, du konntest ja dann auch nicht wahrscheinlich einen engen Badeanzug anziehen, weil sich das alles so verwurstelt hat, ne? Ja, nee, das sah also nicht nett aus. Also, ja. Das ist dann an der Seite so rausgequollen Das sah halt sehr eklig aus. Wurde denn dann entschieden oder der Vorschlag gemacht, wir lassen es wegoperieren? Also ich habe mit meinem Hausarzt geredet und ihn halt gefragt, wie das ist. Manchmal kriegt das ja nicht anders weg. Manchmal durch Abnehmen, mehr Abnehmen, dann hängt die Haut noch mehr. Man meint er, ja, ich habe halt hier eine Klinik und die machen das und lass mal gucken. Dann habe ich halt in der Klinik angerufen und meinte, habe mit dem Arzt halt gesprochen und habe ihn halt gefragt, wie das denn aussieht, wenn ich mir halt das dieses Gewebe jetzt wegoperieren lassen würde. Ja. Meinte er halt ja mindestens 2 Monate, bis das halt weg ist und ich müsste halt auch einen Attest von der von der Krankenkasse haben, dass mich das psychisch belastet und das würde halt auch viel kosten. Da habe ich gesagt, wie teuer wäre das denn? Hat er zu mir gesagt, 5.600 €. Oh. Also das war... Aber damals gab es sogar keine Euro. Ja, das ist jetzt umgerechnet. Ach, das ist schon sehr, sehr toll, schon umgerechnet, ja. Und das war jetzt um den Dreh rum 5.600 €, so um den Hast Dreh du es machen lassen? Ja. Und bist du zufrieden? Ich habe mit meiner Mutter einen Kredit aufgenommen, habe dann nochmal mit dem Arzt gesprochen und habe gesagt, ich möchte diese Operation machen lassen, ich habe das Geld. Bin dann 2 Tage später hingefahren. Der hat mich angeguckt, hat sich die Sachen angeguckt, hat mich durchkontrolliert, hat ein Bildchen von vorher gemacht und dann hatten die mich einen Tag später in Narkose gelegt und haben mir das ganze Fettgewebe rausgeschnitten. Also das Fettgewebe rausgeschnitten und die Hautlappen auch entfernt. Ja. Wie viel hat man das irgendwie mal gewogen, wie viel man da von dir weggeschnitten hat? Die haben 15,5 Kilo insgesamt 15, also Fett und Haut, ne? Ja. Das muss ja eine Riesenmenge gewesen sein. Das war relativ viel, ja. Also wenn man da so fünf normale Wassermelonen nebeneinander legt, könnte das ungefähr so die Ausmaße haben. Also es war schon relativ viel. Sag mal, das war ja nun schon doch auch eine sehr große psychische Belastung für dich. Ja. Dieses ganze, ich sag jetzt mal, dieses ganze Gewabbel um dich herum noch zu haben. Dennoch hat die Krankenkasse nichts dabei gesteuert, zugesteuert. Die Krankenkasse hat nichts dazu getan. Das habt ihr alles alleine getragen mit einem Kredit dann. Ja. Wie lange hat das gedauert, bis es verheilt war? Das hat insgesamt, Also einen Monat musste anderthalb Monate insgesamt, so, ja, sagen wir mal 2 Monate. Das war halt, ich musste so ein Korsett tragen. Ja. Wie lange warst du im Krankenhaus insgesamt? Eine Woche, also ein relativ kleiner Eingriff. Ja, so klein war ja dann auch wieder. Natürlich nicht, nein, aber ich meine, also was den Krankenhausaufenthalt anbelangt, ne, war es dann nicht so lang. Halt. Wie sieht es heute aus? Nur sind 2 Jahre ungefähr vergangen. Ganz toll. Keine Narben, also eine Narbe schon, eine ganz kleine. Wo sind denn die Schnitte gemacht worden? Die haben die am Becken außen gemacht. Ach so, geschickt. Sehr geschickt. Ja. Das heißt also vorne ist jetzt alles schön straff und ganz normal. Ja. Und niemand würde glauben, dass du mal 160 Kilo gewogen hast, wenn man dich jetzt anschauen würde. Meinem jetzigen Freund, den habe ich vor 9 Monaten kennengelernt, dem habe ich mal ein Bild gezeigt, wie ich vor 2 Jahren ausgesehen habe, weil ich halt kein anderes hatte. Und er meinte, gib mir ein Bild von dir. Und ich habe dem ein Bild gegeben, meinte ich so, ich habe nichts anderes. Hat er mich angeguckt, meinte, hast du auch ein Bild von dir? Das bist nicht du. Ich so, doch, das bin ich. Der hat mir das nicht geglaubt. Ne? Also, das ist sicher ein Beispiel für Schönheitschirurgie, wo sie sehr sinnvoll angewandt wurde. Das finde ich auch. Und du bist über alle Maßen glücklich wahrscheinlich, dass man das hat so bereinigen können bei dir. Ja. Und ich ziehe nochmal wirklich den Hut für deine Disziplin, dass du das geschafft hast. Ja, was ich halt nicht gut finde, ist halt, wenn sich irgendwelche Frauen, die überhaupt nichts haben, so super 90-60-90 meinen dann, ich bin ja so dick und meinen sich dann halt noch operieren lassen zu müssen. Ich finde, wenn jetzt einer, wie ich das hatte, halt eine Fettschürze hat, finde ich so, wenn einer so eine Operation macht, finde ich das in Ordnung. Oder wenn einer... Wobei ich schon auch der Auffassung bin, dass auch Operationen, weiß ich jetzt, im Gesicht oder woanders in Ordnung sind, die rein kosmetisch sind oder rein ästhetisch. Also ich finde, wenn derjenige sich da unwohl fühlt, finde ich schon, es ist immer eine Ermessungssache, da hast du völlig recht dabei. Also ich finde, wenn jetzt einer zum Beispiel, weiß ich nicht, eine super lange Nase hat, wie meine Chevin, und hat halt so einen Höcker auf der Nase und kann nicht richtig atmen, dann würde ich sagen, habe ich auch gesagt, okay, mach's. Ist in Ordnung. Wenn einer, weiß ich nicht. Ich bin noch anderer Auffassung, Kirsten. Ich finde auch, wenn jemand eine super lange Nase hat und derjenige ganz unglücklich damit ist, auch wenn alle anderen sagen, ach, ist doch toll, ist doch eine Charakternase, finde ich das okay, wenn man das machen lässt. Ja, aber ich finde es halt nicht in Ordnung, wenn jetzt einer, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwelche Mädels da ankommen. Natürlich, man kann es völlig übertreiben. Mit 17, 18 und meinen, oh Gott, wir sind so hässlich. Genau, und sich dann meinen, da Silikon in die Brüste machen zu lassen oder solche Geschichten. Wenn jetzt einer eine ganz flache Brust hat und lässt sich Silikon reinmachen oder eine ganz, ganz große Brust und lässt sich die Brust verkleinern, da kann ich das alles verstehen, weil das alles auf die Psyche geht. Also, aber halt nicht auf jeden Fall. Bei dir ist es eine tolle Sache gewesen, du bereust nichts und siehst super jetzt aus. Ja, so kann man, also finde ich schon. Mein Freund findet das auch. Also. Na bestens. Ich danke für deinen Anruf, Kirsten. Ja, danke. Tschüss. Ja, ihr Lieben, Thema Schönheitsoperationen, Thema Schönheitschirurgie. Habt ihr es schon mal gemacht? Wart ihr zufrieden? Würdet ihr es gerne machen? Wie überhaupt ist eure Meinung dazu? Findet ihr, dass das alles momentan irre übertrieben wird? Es schwappt ja so aus Amerika rüber. Und alle Leute rennen irgendwie zum Schönheitschirurgen, lassen sich die Ohren anlegen, lassen sich die Augenlider straffen oder machen einen Mini-Lift im Gesicht oder lassen sich Fett absaugen und weiß der Teufel, was es alles gibt. Wie denkt ihr darüber? Würdet ihr es tun? Und wie gesagt, ich würde gerne auch mit Leuten reden, die schon Erfahrungen haben. Wie war's? Und würdet ihr es wieder tun? Telefonnummer noch einmal 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Irma begrüße ich herzlich. Irma ist 65 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, also Irma. Ich muss erstmal eine kleine Vorgeschichte erzählen. Und zwar war ich 1992 in Ägypten. 90 in Ägypten. Ja. Und bei Tauchen beim Schnorcheln ist mir einer mit dem Boot über die Beine gefahren. Hm. Also linke Bein ab, das rechte Bein auch noch schwer beschädigt. Wie, das linke Bein ist ganz weg? Ja, also Unterschenkel. Unterschenkel. Ja. Und dann fuhr ich also nach drei Tagen zurück nach Deutschland und musste ja nun dauernd operiert werden. Und da habe ich gedacht, nein, also das ist jetzt zum Kotzen. Also jetzt, weil ich eigentlich immer so stolz war, dass es so sportlich war und so weiter. Und nun musste ich wieder ins Krankenhaus und fuhr so über die Alsterbrücken und guckte so meinen Rückspiegel rein und habe gedacht, also jetzt wachsen die Augen auch noch zu. Also das kann nicht angehen. Und wie ich zur OP-Besprechung komme, da sage ich, wissen Sie was, ich bin ja sowieso im OP. Das war so ein Handchirurg. Mhm. Und sage, können Sie mir nicht die Schlupflieder machen? Ach so, meintest du das gar nicht. Mich ganz groß an, sagt er, du kriegst den Hals auch nicht voll. Nee, sag ich, aber ich komme nun acht mehr hierher und ich muss irgendwas für meine Seele tun. Ja. Und meine Augen, sag ich, das war immer so mein ganzer Stolz. Und jetzt wachsen die zu. Das Schlupflieder, erklär mir mal, heißt, wenn das von oben alles so runterfällt, ne? Ja, und man kaum mehr gucken kann und man nur so durch Ritzen. Ja, genau. Wie so ein kleines Spitzmaus irgendwie. Also genau. Auf jeden Fall, ich fand mich stolzlich. Ja. Ich habe das auch aus einer Laune, also wie gesagt, ich bin hingefahren und 10 Minuten später habe ich das gesagt. Ja. Es wusste auch, meine Kinder, keiner wusste davon. Ja. Und er machte, und dann hat er noch gesagt, das könnte er doch so machen, ich würde ihm einen Scheck geben für 1000 Mark. Hat er auch gemacht. Mhm. Und dann sagt er, ich habe das noch nie gemacht. Ich sagte, kannst du, also mit Handchirurg, also erzähl nichts. Weil ich auch nur wusste. Ist aber heikel, gewagt, wenn der das noch nie gemacht hat. Weißt du, da war ich, erstmal komme ich aus der Medizin, also da war ich mir schon sehr sicher. Und dann wusste ich auch, dass da alles steril ist, nicht? So Hinterhausdinger war ja damals noch. Ja. Naja, also ich da rein, er das machen lassen. Und ich kann ja sagen, ab Taille auf jetzt bildschön, ab Taille auf eine 70-Jährige. Also OP vollkommen gelungen. Ganz toll. Augen sind wieder völlig zu sehen. Meine Güte, sieht so gut aus. Ja. Und dann, wie gesagt, und dann habe ich das irgendwann mal erzählt meinen Kindern. Habe ich gesagt, siehst du wohl? Ja. Irma, sag mal, wo werden das die... Auch wo mein werden Positives, das musste ich für mich tun, weißt du? Ja, verstehe ich. Ja, vor allen Dingen nach dem, was dir vorher passiert war. Ja, genau. Habe ich nur gedacht, irgendwas Gutes muss da rauskommen. Wo werden die Schnitte da gemacht bei dem die Anheben? Die werden direkt so gemacht, dass du siehst das gar nicht. Also werden die in den Augenbrauen gelegt? Ja, die sind im Lid gemacht. Ach, im Lid sind die gemacht. Und, aber siehst du, ach, so eine Woche blaue Augen und dann ist es weg. Und hält das jetzt an oder wirst du? Ja, das hält an, ja. Ich würde mal sagen, wenn du so 103 bist, wird es nochmal wiederholt. So alt werde ich nicht. Wir wollen es hoffen. Aber sag mal, da ist dir ja nun wirklich was Schlimmes widerfahren in Ägypten das mit dem Unfall. Die Hölle, kann ich dir sagen. Der Unterschenkel ist kaputt, ist amputiert. Und das rechte Bein ist auch teilweise gelähmt. Ist gelähmt. Da war ein großes Loch drin. Und dann hat man vom linken, da war nur der, das, dieser Fuß ab, die hat man dann zusammengeschnallt und hat dann noch Verpflanzung gemacht da. Dass das Loch da über das rechte Bein noch die Haut darüber kam. Aber da kann ich gut nachvollziehen, dass du irgendwann da auch oder dann auch gedacht hast, jetzt muss ich mir auch was Gutes tun. Ich konnte nicht verreisen, so ich musste wirklich was für mich tun. Also nicht, das war so irgendwo, ich gedacht habe, so. Ja, also der gleiche Fall wie bei Kirsten gerade, du bereust es auf keinen Fall. Du findest es gut, dass du es hast machen lassen und fühlst dich wohl dabei. Ich will auch nicht was anderes machen lassen. Ja. Nicht? Also das war einfach so, das war immer ein... Man stolz, meine strahlenden blauen Augen, habe ich gedacht, du kannst ja schon mal nicht laufen, aber jetzt wissen wir, wie sie gucken können. Na prima, ich danke für deinen Anruf, Irma. Ja. Ich wollte noch was eins sagen, wenn du zuhörst. Da gibt's so einen schönen Spruch bei uns. Der guckste, neugierig wie eine Klosterkatze. Also. Danke dir vielmals. Alles Gute, Irma. Ja, danke. Tschüss. Trixie. Trixie. Guten Morgen. 29 Jahre alt. Jo, hallo, guten Morgen. Und schon Erfahrung mit Schönheitschirurgie? Ja, ich habe dieses Jahr mir meine Brust vergrößern lassen. Aha. Nach der Geburt von meinem Kind war das alles gar nicht mehr so, wie es mal gewesen ist. Also ich hatte immer einen sehr, sehr kleinen Busen gehabt, aber hatte damit nie Probleme, weil es gibt eine Menge BHs, wo man dann mogeln kann damit, mit einem Push-Up oder wie auch immer. Aber nach der Geburt, ich habe 32 Kilo damals zugenommen, habe die nach der Geburt auch super gut wieder abgenommen. Also ich habe eine super Figur, alles. Aber es war wirklich kein Brustansatz mehr da gewesen. Es war eine glatte Fläche und ich habe wirklich innerhalb von kurzer Zeit so darunter gelitten. Ich bin dann zu meiner Ärztin gegangen. Was hat denn zwischendurch gefragt, dein Partner gesagt dazu? Ich bin partnerlos. Du bist partnerlos, achso. Ja, also das war, dich hat es nur an dir selbst wirklich gestört und du hast darunter gelitten. Genau, ja? Also ich habe es nicht für einen Mann getan oder für irgendjemand anders, sondern das sollte man übrigens auch nie tun, ne, für jemand anders. Nee, also für sich selbst immer sowas. Genau, so sieht es nämlich aus. Und ja, und dann bin ich zu meiner Ärztin gegangen, habe dir das gezeigt, habe mit ihr geredet und ich wollte auch wissen, ob eventuell eine Krankenkasse übernimmt, Kosten. Aber die hatte das verneint, eben halt nur aus medizinischer Sicht, also wenn jemand Krebs hatte oder so, beim Wiederaufbau einer Brust und ja, und dann bin ich wieder nach Hause und dann habe ich mich im Internet mal so schlau gemacht und bin auf eine Seite gestoßen und in der Tschechei und habe mir das eben halt dort machen lassen. Ich habe alles zusammen mit Narkose und mit Implantaten, also die ganze OP und zwei Tage Krankenhausaufenthalt habe ich 2.500 Euro gezahlt. Und was sehr günstig ist, ne? Das ist super günstig, ja. Und ich meine, also ich hatte erst Angst gehabt, ne? Aber man konnte sich das vorher alles angucken. Und das habe ich auch gemacht. Also Klinik angucken. Na gut, aber du weißt natürlich nicht, du kannst die Klinik angucken, aber du kannst nicht in den Arzt reingucken, ob das wirklich ein Fachmann ist. Ja, ne? Das ist richtig. Es gibt ja nur wirklich sehr viele Scharlatane, auch in Deutschland. Das heißt Scharlatane, aber Leute, die es wirklich nicht so gut können. Ja. Und im Ausland, gerade in den osteuropäischen Ländern, ist das Risiko, dass man da an jemanden gerät, der es nicht kann und dass man wirklich schwere Spätfolgen hat, recht groß. Ja, das stimmt, aber genau das Gleiche kann in Deutschland auch passieren, ne? Ja. Und ich konnte... Aber es gibt eine große Absicherung, ich würde mal sagen, es gibt eine große Absicherung in Deutschland. Ja, das stimmt, das mag sein, ja. Aber ich hatte eine Mappe bekommen, das ging, das lief alles über eine Agentur in Deutschland und die haben mir eine große Mappe zugeschickt, habe aber auch von Deutschland her, aus Berlin und Umgebung überall, habe ich mir auch Broschüren zuschicken lassen und muss sagen, dass eben halt in der Tschechei eine richtig große Informationsmappe bekommen habe, so wie ich sie hier in Deutschland nicht bekommen habe. Gibt es natürlich hier auch. Ne? Das, ja, Referenzen des Arztes jetzt, dann auch drin. Jetzt sag mir mal, welche Körbchengröße hast du jetzt? Ich habe jetzt eine B. Eine B. Also ich wollte auch keinen großen Busen haben, darum ging es mir überhaupt nicht, sondern wirklich das wieder zu erkennen ist von vorn. Ich bin eine Frau und... und was für ein Implantat hast du? Aus welchem Stoff ist das? Aus welcher? Aus Silikon. Aus Silikon. Hat man dich über die Risiken auch aufgeklärt? Ja. Nämlich, die wären... Ja, dass der Körper das komplett auch abstoßen kann, ne? Also es kann eben halt passieren, dass wenn alles verheilt ist, dass der Körper das gar nicht annimmt. Man muss auch danach eine Woche Antibiotika nehmen. Ich glaube, es kann langfristig auch zu einer Verkapselung kommen, ne? Genau, genau, diese Kapselfibiose. Aber man soll danach immer schön massieren und Cremen und ja. Und die Schnitte sind jetzt unterhalb des Busens wahrscheinlich? Nee, das hätte bei mir gar nicht gemacht werden können, weil da gar nichts war, gar kein Brustansatz. Ach so, und man diese Narben dann eben auch halt gesehen hätte. Ja, wo sind sie? Ich habe sie unter der Achselhöhle machen lassen, weil ich auch narbenempfindlich bin. Und das hat er auch für gut geheißen, also in dem Falle. Mhm. Und dann wollte ich auch nicht so einen Spitzenbusen haben, wie das so erkenntlich ist. Das ist ein Silikonbusen, sondern wirklich einen sehr natürlichen Busen. Also wenn man das nicht wüsste, würde man denken, ach, sieht aber alles sehr normal und natürlich aus bei Trixi. Ja, auf jeden Fall. Wenn man dich im Freibad im Schwimmbad sehen würde. Ja, auf jeden Fall, ja. Wie lange hält dieser Busen so, wie du ihn jetzt hast machen lassen? Hoffen wir, dass keine Komplikationen entstehen. Also man sagt so 10 bis 15 Jahre, aber es kann auch länger sein, weil dann irgendwann dieses Silikon, das wird auch weicher. Also der 0,1 Gramm, glaube ich, wird im Jahr auch abgestoßen an den Körper, Silikon. Ja. Aber man nimmt auch an Nahrung Silikon zu sich. Also ist eben halt so, dass der Körper das locker abbauen kann. Ich muss immer so überlegen, wenn ich das lese oder höre, dass Frauen das haben machen lassen, kann man sich so ganz entspannt im Bett auf dem Bauch legen? Ja. Ich hätte mal Angst, das platzt kaputt oder es rutscht irgendwie weg, oder? Nein, gar nicht. Nein. Das verwächst alles ringsrum, das ganze Gewebe ringsrum wird fest und da ist alles, also es fasst sich auch sehr normal an. Also. Und beide sind auch gleich schön geformt. Mhm. Und wenn man dich so angucken würde, wenn du nackt vor einem stehen würdest, würde man denken, ist es ganz, ganz perfekt gelaufen. Ja, also hast du auch wirklich Glück gehabt, ne? Und es ist gut, dass es so gelaufen ist. Also zwei Ärzte haben das schon gesehen und die haben gesagt, es ist wirklich, also man sieht es überhaupt nicht, dass es irgendwie ein Silikonbusen ist. Also und mit den Ärzten dort war ich auch zufrieden gewesen. Also ich möchte dennoch an dieser Stelle nochmal sagen, eine Warnung aussprechen, dass die Frauen, auch Männer, die es machen lassen, im Ausland, vor allen Dingen, wie ich es gerade schon sagte, im osteuropäischen Ausland, besonders kritisch, sagen wir es mal so, recherchieren sollten, weil es auch schon üble Vorfälle gab, wo die Frauen völlig verschandelt nach Hause gekommen sind und man der Sache auch gar nicht weiter nachgehen konnte und so weiter. Ja. Gut, ich freue mich, dass es bei dir perfekt gelaufen ist und dass du dich wohlfühlst, so wie du es gerne wolltest. Ja. Trixi, alles Gute weiterhin. Ja, und deine Sendung ist super, ne? Dankeschön. Okay. Tschüss. Tschüssi. 0800 5678 111, unsere Telefonnummer, kostenfreie Telefonnummer für euch zum Thema Schönheitschirurgie heute Nacht. Und Nadine ist dran und Nadine ist 17 Jahre alt. Morgen Nadine. Ja, hi. Hallo Nadine. Ja, bei mir geht's darum, also ich habe zwar noch keine Schönheits-OP gemacht, aber ich würde es gerne machen, weil bei mir ist halt was... ich habe eine Lidschwäche, also man muss sich das ungefähr so vorstellen wie bei Karl Dall, so ungefähr. Auf beiden Augen? Nein, auf einem Auge, auf dem linken. Ja. Ja. Also bei Karl Dall ist es ja nun schon sehr extrem, es hängt ja fast ganz runter. Ist es so stark oder so schlimm bei dir auch? Es war früher so stark bei mir. Also, und das hat sich von alleine ein bisschen regeneriert? Oder? Nein, ich hatte schon zwei OPs, also jetzt keine Schönheits-OPs, sondern vom Augenarzt, die haben einfach an mir rumprobiert, weil es das ja auch nicht oft gibt. Ja. Und sie haben den Nerv, der in diesem Augenlid ist, gekürzt. Also das ist jetzt ungefähr. Und durch diese Eingriffe hat sich das Lid auch ein bisschen angehoben, oder wie? Ja, genau. Also das, man muss sich vorstellen, dieser Nerv, der dehnt sich immer aus. Also der ist ausgedehnter. Ach so. Und die haben dann jetzt ungefähr in den zwei OPs zur Hälfte ungefähr gekürzt. Und dadurch ist das jetzt. Auf dem Foto würde man es zum Beispiel nicht mehr erkennen. Ja. Also so. Aber es besteht die Gefahr, dass es im Laufe der Jahre wieder nach unten sackt. Das kann auch sein, ja. Was könnte denn jetzt eine, nachdem diese OPs schon gemacht worden sind, was kann denn ein schönheitschirurgischer Eingriff bewirken? Was machen die? Ja, also mir geht es halt darum, ich weiß gar nicht, ob das ein Arzt machen kann, würde, weiß ich nicht. Also in Deutschland weiß ich es nicht. Ich habe auch im Internet und schon sowas alles geforscht. Nur es geht darum, wenn ich zum Beispiel blinzel, dadurch, dass der Nerv kürzer ist, sieht das aus, als wenn ich auf dem linken Auge nicht so oft blinzeln würde. Also das geht zum Beispiel nur zur Hälfte zu, wenn ich blinze, weil ich das Auge ja nicht so sehr anstrenge. Wenn ich das jetzt zum Beispiel zukneifen würde, es geht zu, ganz normal. Ja, ja. Aber durchs Blinzeln sieht das halt so aus, weil es nur halb so langsam runtergeht und auch nur bis zur Hälfte. Dass es halt weniger ist und das sieht halt natürlich voll künstlich aus irgendwie. Und da spricht einen ja auch jeder drauf an. Das ist ja völlig normal. Wenn du Also in einem normalen Gesichtsausdruck, wenn ich dich so anschauen würde, wenn du nicht blinzelst, wenn du nicht lachst, beschreib das nochmal genau, dass man sich das besser vorstellt. Wie das denn aussieht? Also wenn ich jetzt nicht blinzel, also auf dem Foto zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Würde man es eigentlich nicht sehen. Mhm. Außer wenn ich müde bin, weil da der Muskel sich auch entspannt und dadurch ein bisschen tiefer ist. Also das ist so ein Ding, wo ich mir schon wieder vorstelle, dass viele Leute sagen, ach Nadine, sieht man doch gar nicht, ist doch nicht schlimm. Man sieht es auf dem Foto nicht, aber wenn einer vor mir steht, sieht man es. Das sagt jeder. Mhm. Also Leute, die sich jetzt dran gewöhnt haben, wie meine Mutter, die mich ja mein Leben lang kennt, die sehen es zum Beispiel nicht mehr. Weil sie sich einfach dran gewöhnt haben. Aber wenn du so mit Freunden drüber sprichst, sagen die, haben die ein offenes Ohr und sagen, okay, wir verstehen's, dass du das gerne machen lassen möchtest? Also mein Freund, ich bin mit dem jetzt 13 Monate zusammen und der ist auch ehrlich zu mir. Und er sagt auch, ich sehe das auch noch, aber mich stört's nicht. Nur er sagt auch, er sieht es auch. Ja. Also das gibt auch jeder offen zu, das finde ich auch in Ordnung, dass wir sowas sagen. Aber ja, das heißt, du müsstest dich dann mal bei einem richtig guten Fachmann informieren, was man da noch machen kann, über das hinaus, was da schon geschehen ist, wie man schneidet, ob man schneiden kann, was es kostet und so weiter. So richtig recherchiert hast du noch nicht. Doch, also ich habe mit meiner Augenärztin gesprochen, die mir diese beiden OPs halt auch organisiert hat, so, weil ich wusste ja überhaupt nicht, wo ich hin sollte. Mhm. Und sie hat auch schon so innerhalb Deutschlands geguckt und eigentlich niemanden gefunden, der sich wirklich damit auskennt. Mhm. In Amerika oder so hat sie jetzt natürlich nicht geguckt, ob es da sowas geben würde. Aber ich glaube, das wird mir finanziell auch... Ja, mich wundert das ehrlich gesagt auch ein bisschen. Und ich bin fast sicher, dass es in Deutschland auch irgendwo einen Fachmann gibt, der das weiß. Vielleicht könntest du das rauskriegen über die Vereinigung der deutschen plastischen Chirurgen. Das ist eine sehr seriöse Vereinigung. Hm. Vielleicht kann dir da jemand weiterhelfen und dich an einen entsprechenden wirklich Fachmann weiterleiten dann auch. Ja, muss ich mal gucken. Also ich habe auch schon an Karl Gall selber, habe ich ihn auch geschrieben. Ja, aber der hat es ja nicht machen lassen. Ich kann mir aber vorstellen, dass ihn das auch schon gestört hat. Also er macht jetzt zwar damit Geld, aber er hat es ja nicht von seiner frühen Kindheit an gemacht. Weißt du, was ich glaube, Nadine? Dass Karl Dall gar nicht Karl Dall geworden wäre, wenn er nicht dieses Hängeauge hätte. Genau, ja, aber ich möchte nicht damit mein Leben lang rumlaufen. Nein. Ganz ehrlich, du möchtest mich würde das total stören. Du möchtest keine mich stört es ja auch. Ja, völlig kann ich gut nachvollziehen. Du möchtest auch keine Komikerin werden. Nein. Also nicht in dem Sinne wie er. Wie viel wärst du bereit, für sowas auszugeben? So viel, wie ich hätte. Ehrlich, ich würde alles aufgeben. Mhm. Aber... Also es ist schon ein großer Leidensdruck, ne? Ja, schon. Macht sich das auch so bemerkbar, dass du, wenn du irgendwo hingehst, wenn du neue Leute kennenlernst, dass du immer das Gefühl hast, oh, die gucken mir jetzt auf die Augen und dadurch bist du gehemmt und vielleicht auch ein bisschen zurückhaltend? Ja, genau. Also zurückhaltend bin ich jetzt nicht. Ich spiele mich dann auf eine andere Art irgendwie auf und ich gucke den Leuten, die ich neu kennenlerne, den gucke ich meistens nie in die Augen. Also die wundern sich auch immer, warum guckst du uns nicht in die Augen? Wenn man mit einem redet, guckt man denen in die Augen. War es für dich schwierig, zum ersten Mal über dieses Thema mit deinem Freund zu reden, ganz offen? Er hat das ja eigentlich schon mitgekriegt, weil wir waren seit der 6. Klasse zusammen in einer Klasse und er hat das ja mitgekriegt. Ja. Und er hat auch mitgekriegt, wie ich immer gehandelt wurde. Also bis zur 6., 7. Klasse war das voll sehr extrem schon. Also ich hatte sehr wenig Freunde, weil ich mich auch dadurch total zurückgezogen habe. Mhm. Und danach habe ich mich einfach in andere Seiten einfach aufgespielt, dass man das irgendwie nicht so wahrnimmt. Mhm. Und dann, halt scheiße in die Schule gebaut und sowas, ne? Ja, ja. Aber auch schon so ein bisschen in die Clown-Rolle dann gekommen, ne? So ungefähr, Erfolg zu haben, um beklatscht zu werden vielleicht, um gemocht zu werden. Aber das hat natürlich seine Spuren, wenn man 5, 6 Jahre oder noch länger gehänselt wurde als Kleinkind, ne? Wegen so einer Sache. Mhm. Also ich habe sehr darunter gelitten. Also so Grundschule war total schlimm, weil, also da war es ja nicht nur mit Sprüchen getan, so sind Kinder ja auch mit Sprüchen und so. Mhm. Also bei mir war es auch so, ich wurde Treppen runtergeschmissen oder mir wurde ein Zirkel im Nacken gesteckt und sowas richtig Heftiges schon. Und da denkt man natürlich, dass das, ich weiß nicht, ich hatte mit 4, in der 4. Klasse oder so, auch schon solche Sachen wie, ich schneide mir mein Auge raus und sowas halt, ich kam damit überhaupt nicht klar. So, und das hat dich geprägt, ist auf jeden Fall, ist das in dir drin? Und es ist nach wie vor eine Hochsensibilität für dich selbst wahrscheinlich, dass du immer denkst, alle anderen starren mich an und dadurch bist du nicht ganz entspannt und du selbst. Also finde ich auch einen Fall, wo eine Schönheitsoperation sehr angebracht ist. Ja. Und ich wünsche dir wirklich Erfolg, dass du jemanden findest in Deutschland. Ja, das ist Problem, weil es nicht viele Leute davon gibt. Ja, also nochmal Vereinigung der deutschen plastischen Chirurgen. Geh mal ins Internet und versuch mal vielleicht was rauszukriegen. Ich wünsche dir alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Andreas, 27 Jahre alt. Guten Morgen, Domian. Der erste Mann heute. Ja, ich freue mich, dich zu sehen. Andreas. Und zwar, ja. Ich freue mich, dich zu hören. Ja, und zwar, ich bin unfreiwillig operiert worden, Schönheitschirurgie hinter mir. Und zwar vor 3 Jahren bin ich überfallen worden, ich war in Magdeburg halt, und bin aus der Diskothek gekommen und da haben mich 4 Rechtsradikale überfallen. Mhm, Überfallen, zusammengeschlagen? Zusammengeschlagen. Wie schlimm zusammen? Zusammengetreten. Ja. Und dann kennst du das Bordschein klatschen? Ich kenne es. Im American History X. Kennst du die Szene, wo der Schwarze das Gesicht auf dem Bordschein gar nicht kriegt, sondern Tritt drauf frisst? Ja. Ja, das haben sie mit mir gemacht. Das heißt, das Gesicht war schwerst verletzt? Der Kiefer war komplett schrott. Der Kiefer war schrott, ja. Mhm. Also musst du dir vorstellen, ich hatte Nasenbeinbruch. Also meine Nase konnte man noch so retten. Mhm. Ja, und mein Kiefer, der musste richtig gerichtet werden. Also ich habe heute noch Probleme. Also mein ganzes Kiefer ist noch ein bisschen nach rechts verschoben. Mhm. Und also du hast eine Schönheitsoperation hinter dir, weil es nötig war, wirklich nötig war. Nötig, ja. Und es war jetzt keine kosmetische Geschichte, die dahinter steckt irgendwie. Nein. Ja. Und das Schlimme war, ich muss alles selber bezahlen. Also ich habe keinen Pfennig von der Krankenkasse gekriegt, weil man nicht nachweisen konnte, ob ich jetzt die Schlägerei angefangen habe oder ob ich die provoziert habe. Ach du. Die Leute sind auch nicht wiedergefunden worden, also konnte man nichts nachweisen. Und dann muss man das selbst bezahlen? Das ist ja 15.000 D-Mark habe ich bezahlt. 15.000? Also meine Eltern. Ja, wie lange? Ich stelle es mir fürchterlich vor, wenn der ganze Kiefer zertrümmert ist. Ja, ja. Wie lange warst du im Krankenhaus? Also im Krankenhaus war ich selber 2,5 Monate. Mhm. Also in Magdeburg selber, nicht zu Hause. Mhm. Ja, und dann, ja, das Schlimmste war, ich konnte ja nichts essen. Ich habe das ganze Kiefer ja zusammengeklammert gekriegt. Furchtbar. Ich konnte kein Wort sprechen. Furchtbar. Ich musste Suppe oder was ich, Spaghetti püriert aus dem Strohhalm trinken. Mhm. Wie ist es jetzt? Einmal von der Optik her und so von der Funktion her. Also von der Optik her, man kann noch ein bisschen sehen, also um sich vorstellen, ungefähr wie die Schuhmacher, sag ich mal, ein bisschen, also wenn man redet, dass der Kiefer ein bisschen hin und her wackelt. Mhm. Halt. Ja, und ja, manchmal knackt es noch richtig heftig, wenn ich rede oder am Essen bin. Mhm. Ja. Wie lange liegt es zurück? 3 Jahre circa. 3 Jahre, aber du hast keine Schmerzen mehr. Phantomschmerzen, sagen wir so. Phantomschmerzen noch. Ja. Und die Nase, wie hat man das wieder hingekriegt? Die Nase war ja ein bisschen in der Mitte so, jetzt zwischen den Augenbrauen, da war also gebrochen, also nur Nasenbeinbruch. Also Nase war halt nicht so schlimm. Ich war auch alles dick angeschwollt, aber stimmt, so war halt mein Kiefer. Mhm. Waren das denn dann, also mir ist jetzt nicht so ganz klar der Unterschied zwischen einem Kieferchirurgen und einem Schönheitschirurgen, der sich schönheitschirurgisch damit auch noch beschäftigt. Wurden da mehrere Fachleute hinzugezogen, dass es dann auch wieder richtig, also relativ gut aussieht hinterher? Ja doch, es wurde relativ viel, nachdem die Klammern und die Metallplatten alle wieder rausgenommen worden sind, ist noch, wie sagt man, Plastik halt an der rechten Seite eingesetzt worden. Mhm. Da konnte man gar nichts mehr finden. Mhm. Ja. Ich könnte mir vorstellen, wenn man da liegt und diese Höllenschmerzen aushalten muss und kaum essen kann, so wie du es gerade beschrieben hast, dass man doch einen irren Hass auf die Leute entwickelt, die einem das zugefügt haben. Ja, natürlich. Aber in dem Moment war mir wichtig, dass, also gut, ich habe auch in dem Moment auch Freunde verloren, aber da hat sich bewiesen, wer jetzt mein Freund ist oder wer meine Freunde sind halt. Mhm. Und du hast es selbst zahlen müssen, das ist ja wirklich ein Ding. Ja. Das ist ja wirklich ein Ding. Natürlich, das Schlimme ist es dabei, irgendwie eine Frau kennenzulernen und ist alles eine traurige Geschichte. Mhm. Lass mich nochmal kurz zu der Tat kommen. Hast du nicht Angst um dein Leben auch gehabt währenddessen? Doch. Also ich habe echt gedacht, mir ist ein Film durch den Kopf gegangen. Ich so, was ist hier los? Ich habe die Leute nichts getan, ich bin um die Ecke gegangen und dann standen sie da halt. Wie viele waren es? 4 Leute. 4 Leute? Ja. 2 haben mich festgehalten und 2 haben mich bearbeitet. Und dann bin ich dann auf den Boden geflogen, dann haben sie mich an die Jacke gezogen und an der Bordschranke und dann haben sie zack reingedreht, also einem riesen Knack und danach weiß ich nichts mehr. Bin ich im Krankenhaus wach geworden in Magdeburg, ich so, wo bist denn hier? Ja. Die haben dich denn da liegen lassen und irgendjemand... Ja, natürlich, klar. Ja, ja. Die Besucher, die dann rausgekommen sind, die sind dann, haben mich gesehen und gefordert. Riesen Blutlache muss man gelegt haben, alles. Aber man kann ja froh sein, dass die Medizin und die Chirurgie so weit fortgeschritten ist, also dass man... Also Hut ab, so. Ne, dass man eben in so einem Fall, wie du es jetzt erlebt hast, oder es gibt ja viele Unfälle, Schwerstunfälle, wo die Leute doch wieder toll eigentlich hergerichtet werden. Ja, das ist schon eine ganz große Kunst. Ich habe da wirklich hohe Achtung vor den Chirurgen, die das können. Was denkst du denn über Leute, die so, naja, eher aus kosmetischen Gründen sich operieren lassen wollen oder sich sogar operiert haben lassen? kommt drauf an, denn das meiste jetzt Leute dann sind, die da jahrelang schon Probleme mit haben, und die sich psychisch nicht mit klarkommen, also habe ich nichts dagegen, aber wenn da jetzt Prominente das nur machen, damit sie besser rauskommen und mehr Geld verdienen, also bin ich eigentlich relativ dagegen. Würdest du dich, ich meine, du bist jetzt noch im wunderbaren Alter von 27, da ist das eigentlich noch kein Thema. Danke. Würdest du dich irgendwann mal liften lassen? Nee, also ich bin auch ziemlich viel tätowiert, also nützt nichts zu liften. Also, es wird ja immer mehr Mode, auch bei Männern. Ja. Und die ganzen Hollywood-Stars oder auch sehr viele deutsche männliche Stars haben das ja schon machen lassen. Aber das ist für dich ist es auch noch kein Thema in dem Alter. Nee. Ja. Ich glaube auch in dem späteren Alter würde ich es auch nicht machen. Nee, warum? Ich bin so geboren worden und so will ich auch sterben. Ja, sagst du jetzt. In 20 Jahren denkst du da vielleicht anders drüber. Ach, na, das ist, für andere Leute würde ich es eh nicht machen. Also nur für mich selber, wie du gerade schon sagtest. Ja. Also nur für mich selber. Gut. Ich freue mich auch bei dir, dass es alles gut geklappt hat und dass du wieder gesund bist. Danke. Andreas, alles Gute. Jo, alles klar, Junge. Tschüss. Tschüss. Melanie, 31 Jahre alt. Hallo. Ich grüße dich. Hi. Hi. Also, ich habe meine Brust verkleinern lassen vor über 10 Jahren. Da war ich 19 Jahre alt, bin damals noch zur Schule gegangen und ich hatte eine Körbchengröße von 75E. Oh. Das ist also recht viel. Ich ja. bin 1,58 groß, wieg so um die 60, 62 Kilo und hatte dann eine Oberweite von etwa 100. Unglaublich. Das ist also recht viel. Damals gab es in den 80ern eine Samantha Fox, von der man jetzt auch mal manchmal wieder was hört. Ich kann mich an ihr gut erinnern, ja. Ja, genau. Ich kann mich auch an die Brüste gut erinnern von Samantha Fox. Genau, das war oberweitemäßig, war das ungefähr so viel, nur war ich damals halt erst 15, 16. Das ist gekommen durch eine Hormontherapie gegen Akne. Das ist etwas schiefgelaufen. Und ich habe also diese Oberweite innerhalb von 3 Monaten bekommen. Von einer relativ normalen Oberweite eben auf diese krasse Oberweite. Und als das dann abgesetzt worden ist, war das halt wie 2 Luftballons, wo man die Luft rauslässt. Dann ging es also einfach nur noch abwärts. Und ich hatte dann mit 19 Jahren hatte ich also meine Brustwarzen fast auf den Bauchnabel hängen. Und das nur ausgelöst durch diese Hormontherapie gegen Akne? Das ja, also es war, ich habe die Pille bekommen und ich habe eine sehr starke Pille dann bekommen und das war halt wohl nicht das richtige Mittel. Unglaublich. Wie lange hast du dich damit rumgeschlagen, mit dem Gedanken, mit der Überlegung, soll ich das operieren lassen, wenn ja, wie und so weiter? Relativ lange. Also dieses Resultat nach der Pille, das war schon mit 15 so. Und mit 16 kam dann wirklich die erste ernste Überlegung, auch das machen zu lassen. Und mit 19 habe ich es machen lassen. Ich war auch bei 3 Schönheitschirurgen. Der erste war ein Privatdozent. Das wäre dann im Endeffekt so teuer geworden. Bei mir hat auch die Krankenkasse damals komplett übernommen. Aber das hätte sie halt nicht übernommen. Dann der zweite Schönheitschirurg hat mir gesagt, sie müssen mindestens 10 Kilo abnehmen. Und da ich also kein Übergewicht hatte, habe ich das auch überhaupt nicht eingesehen. Und ich fand den auch recht unfreundlich. Und der dritte hat dann auch gesagt, das ist völliger Quatsch mit dem Abnehmen und hat mich operiert. Wie viel hast du bezahlt? Oder wie viel hat es gekostet? Du hast es ja nicht bezahlt. Das hat etwa 5.000 Mark damals gekostet. 5.000 Mark? Ja. Und ich habe also jetzt eine Körbchengröße 75B, C und bin auch sehr, sehr glücklich damit. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich das habe machen lassen. Ich habe zwar relativ starke Narben. Wo liegen die Narben bei dir? Die Narben sind einmal rund um den Brustwarzenhof herum, weil man den auch verkleinert hat. Ja. Und dann wie ein umgedrehtes C, also unter der Brust komplett, in der kompletten Brustfalte und einmal eben geradeaus nach oben die Verbindung zum Warzenhof. Das heißt also doch relativ viele Narben, ne? Relativ viele Narben, die aber sehr flach sind, die man jetzt auch nicht mehr sehr stark sieht. Ich war auch nach einem Jahr dann wieder oben ohne in der Sonne und werde also auch wieder rundherum braun und es fällt eigentlich heute nicht mehr sehr auf. Ist es dem Chirurgen gelungen, wirklich ganz exakt auf jeder Seite dasselbe wegzunehmen? Dieselbe Menge wegzunehmen? Ja, das ist bei mir noch im Endeffekt ein bisschen ein Sonderfall. Ich habe familiär bedingt etwas ungleiche Brüste gehabt vorher. Das hätte mich aber überhaupt nicht gestört. Und er hat sie aber jetzt sozusagen eingerichtet, dass sie gleich groß sind. Und man hat mir insgesamt, ich weiß die Menge nicht mehr genau, zwischen 800 und 900 Gramm weggenommen. Und die Krankenkasse hat das eingesehen, dass das... Gesundheitsfolgen schädlich für dich ist vielleicht und dass es dich sehr belastet, sodass es da keine große Diskussion gab mit denen. Ich hatte keine großen Diskussionen, was vielleicht auch dadurch kam, dass ich damals über meinen Vater noch in einer Privatversicherung war. Mhm. Ich brauchte aber 3 Gutachten vom Gynäkologen, vom Orthopäden und von einem Nervenarzt. Mhm. Also die, was wäre, welche Gefahren wärst du eingegangen, wenn du es nicht hättest machen lassen? Also, was man nicht bis heute nicht sagen kann, ich habe bis heute Migräne. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, weil ich auch einen Wirbel leicht verschoben habe an der Halswirbelsäule. Und das kam durch das Gewicht? Das kam durch das Gewicht. Ja. Und das hat sich also auch nicht mehr wirklich eingerenkt, wenn man das so sehen will. Mhm. Und was ein bisschen ein Nachteil ist, ich habe also sogar in der letzten Zeit noch wieder sehr stark, dass die Nerven nachwachsen, dass jetzt erst das Gefühl wiederkommt. Mhm. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, es fühlt sich halt etwas taub an. Mhm. Man hat an der Oberfläche nicht wirklich ein Gefühl. Das kennt man ja auch von normalen Narben. Genau. 2 Leistenbohroperationen hinter mir und da ist auch die Haut auf den Narben war auch ganz lange so, hat die sich so taub angefühlt. Ja. Und das hat wirklich viele Jahre gedauert, bis es sich relativ normalisiert hat, das Ganze. Also dass jetzt auch, sag ich mal, sexuelle Gefühle wiederkommen, ist eigentlich erst seit 1,5 Jahren. Mhm. Vorher habe ich zwar schon was gemerkt, ich hatte zum Teil auch so eine Art Phantomjucken, das heißt, ich hatte keinen Schmerz, aber irgendwo hat man gemerkt, dass das tief innen drin doch noch etwas arbeitet, dass die Nerven wahrscheinlich nachwachsen. Wie ist das denn überhaupt? Du hast gerade das Stichwort Sexualität gebraucht. War das dir am Anfang peinlich, also das erste Mal nach der Operation mit einem Mann ins Bett zu gehen und dass der das dann sieht und anfasst und... Nein, überhaupt nicht. Eher im Gegenteil. Ich hatte zwar damals auch einen Freund, der gesagt hat, lass es so, wie es ist, ist auch okay. Und wenn du es machen möchtest, dann unterstütze ich dich. Mhm. Die Beziehung ist dann auseinandergegangen, aber aus ganz anderen Gründen. Das heißt, also als ich die Operation habe vornehmen lassen, definitiv waren wir gerade getrennt. Mhm. Und ich war eigentlich eher stolz. Ich habe da auch nie ein Geheimnis draus gemacht, im Gegensatz auch zu einem anderen Mädchen, die mit mir zur Schule gegangen ist, die sich auch kurz vor dem Abitur noch hat operieren lassen und dann so getan hat, als wäre nichts gewesen. Mhm. Wussten bei mir alle Bescheid. Ich habe auch die Vorabi-Klausuren zum Teil verpasst dadurch. Mhm. Und insofern war das also klar, dass ich da kein Geheimnis draus mache und dass ich das allen sage. Ein großes Problem bei all diesen Operationen ist ja, oder das erste ganz große Problem ist ja, wirklich den richtigen Chirurgen zu recherchieren. Ja. Das ist, ich glaube, das Allerkomplizierteste, weil man, ja, es ist ja eine Vertrauenssache letztendlich, ne, die da auch wachsen muss. Aber es muss natürlich auch jemand sein, der handwerklich sehr gut ist. Und das rauszukriegen, ist schon schwierig. Ja, ich habe einfach im Endeffekt Glück gehabt über eine Bekannte meiner Oma, deren Tochter hatte sich operieren lassen. Mhm. Und irgendwie sind die ins Gespräch darüber gekommen, dass ich das vorhabe. Und dieses Mädchen, was ich überhaupt nicht kannte, hat sich angeboten, sich mit mir zu treffen und mir das Ergebnis zu zeigen. Ach, das ist natürlich gut, ja. Das ist nur gut. Das war halt ganz witzig, vor einem wildfremden Menschen zu stehen, der sich auszieht und sagt, guck mal. Aber die hat mir dann auch die Adresse gegeben und daraufhin bin ich zu diesem Chirurgen auch hingegangen. Würdest du dich irgendwann vielleicht auch an anderen Stellen des Körpers nochmal operieren lassen, wenn dir was nicht gefällt? Ich habe darüber nachgedacht, aber das ist jetzt nicht wie früher, dass ich es wirklich für unausweichlich halte und für einen Leidensdruck. Ich könnte mir durchaus vorstellen, an gewissen Stellen, ich habe so ein bisschen Reiterhosen, dass ich das irgendwann mal per Fettabsaugung korrigieren lassen würde. Ich glaube, das ist eine ganz weit verbreitete Sache mittlerweile, dass die Leute, Frauen, aber auch Männer, sich das Fett absaugen. Ich habe da bisher positive und negative Dinge drüber gehört, auch aus dem Bekanntenkreis von Leuten, die es haben machen lassen. Leute, die gesagt haben, super, es sieht ganz toll aus. Andere haben gesagt, nachher hatte ich doppelt so viel nach 2 oder 4 Jahren. Ja, ich glaube, nee, das glaube ich nicht. Nein, wenn einmal das weg ist. Hat jemand gesagt, ja, also ich hab die Person nicht selber gesprochen. Nein, dieses Fettgewebe, wenn es einmal weg ist, ist es weg. Das hast du für dein Leben lang los. Aber das Risiko oder die Risiken, die damit verbunden sind, sind einmal, dass es nicht ganz glatt weggesaugt werden kann, sondern dass Dellen entstehen und... Das darf man natürlich auch nicht vergessen, dass auch innere Verletzungen entstehen können, wenn der Chirurg nicht präzise arbeitet. Ja, natürlich. Aber für mich ist das halt eine Sache, die ich vielleicht irgendwann mal, wenn ich so viel Geld übrig habe, dass das möglich ist, machen lassen würde. Mhm. Aber es ist nicht wie damals, wo ich nur gedacht habe, wie kriege ich das jetzt hin? Dabei auch ein viel größerer Leidensdruck damals. Ne? Ich habe mich auch damals sehr, sehr stark damit auseinandergesetzt. Mhm. Ich bin so weit gegangen, dass ich Videos geguckt habe von Operationen, obwohl ich eigentlich kein Blut sehen kann. Mhm. Ich habe mich gezwungen, dahin zu schauen. Ich habe Fotos gesehen von älteren Frauen, bei denen Operationen misslungen sind. Wie lange hast du eigentlich im Krankenhaus gelegen? Eine Nacht. Eine Nacht, ne? Das war ganz witzig. Das war in einer Art Praxis. Ein Professor, der aber auch eine Praxis hat. Mhm. Und ich bin Freitagmorgen um 8 Uhr war ich da. Um 9 Uhr bin ich operiert worden. Um 12 bin ich wach geworden. Und Samstagmorgen bin ich entlassen worden. Achso, dann hat er dich in der Praxis eine Nacht quasi noch beobachtet? Und genau, dann nach Hause ich war mit einem Zivi, der hat mich behütet. Ja. Und hat auf mich aufgepasst. Ja. Und ich bin dann nach Hause gekommen und dann hatte ich halt noch so Fläschchen für die Wundflüssigkeit. Mhm. Und musste dann halt natürlich 2 Wochen lang jeden Tag zum Arzt, war auch bettlägerig, war eigentlich wie eine alte Frau. Ich konnte mich nicht mehr anziehen. Ging dann aber auch alles ohne Komplikationen. Ja, musste gestützt werden, konnte halt kaum laufen am Anfang. Ja. Lief halt zwischen meinen Eltern gestützterweise, ganz witzig, wenn man 19 ist. Aber das ging dann recht schnell und ich war nach 2 Wochen, war ich das erste Mal wieder weg. Und also war Melanie, ein tolles Gefühl. Ich freue mich auch bei dir, dass es gut geklappt hat. Ja, auch wieder ein Beispiel dafür, dass wie hilfreich das auch sein kann, ne? Diese Eingriffe und die Schönheitschirurgie. Ich denke, dass manchmal, wenn ich von Leuten höre, die große Probleme mit so etwas haben, vor allen Dingen mit so zu großen Brüsten, dass, ich meine, natürlich musste immer die Voraussetzung sein, dass eine Krankenkasse das bezahlt, weil ich denke, das hätte ich mir auch niemals leisten können. Ich war damals Schülerin und ich weiß nicht, ob meine Eltern mir das bezahlt hätten, aber oft denke ich, dass das wirklich eine Lösung ist. Mhm. Ich habe auch Glück gehabt, vielleicht ist es alles gut gelaufen. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wo es nicht so ganz gut läuft. Ich danke für deinen Anruf. Gerne schön. Alles Gute. Tschüss. Kim, 17 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Kim. Ja. Auch noch ganz jung. Ja. Und schon mit dem Thema beschäftigt. Ja, also ich habe eine Operation hinter mir. Nämlich? Was hast du machen lassen? Ich habe eine Brustkorrektur vorgenommen. Was heißt das genau? Mir hat seit der Pubertät eine Brust gefehlt. Aha. Die war überhaupt nicht vorhanden. Aha. Ja, und die ist gar nicht gewachsen? Nein. Aha. Überhaupt nicht. Das ist aber auch, glaube ich, auch sehr schwierig und schlimm für ein Mädchen, ne? Wenn es in der Pubertät ist und nur ein Busen wächst und das andere bleibt flach wie bei einem Jungen. Ja, also das war ein Qualen im Sommer immer, dann, wie ich die anderen Mädchen im Freibad gesehen habe und alle haben gleich große Brüste gehabt, nur ich nicht. Und bist wahrscheinlich auch sehr oft gehänselt worden, oder? Nein, überhaupt nicht. Ich habe das immer kaschiert, am Anfang mal mit Taschentüchern. Mhm. Ne, übliche Beispiel, oder hinterher eben die Push-Up-BHs. Ach, das war denn dein großes Geheimnis? Ja, sozusagen. Hat niemand gewusst? Die Eltern natürlich wahrscheinlich. Ja, das sowieso. Aber ich habe das einer Freundin anvertraut und sie hat das auch für sich behalten und nicht weiter erzählt. Ja, und da habe ich das machen lassen. Ja. Ich sagte gerade, du bist 17 Jahre alt. Wann hast du es machen lassen? Anfang dieses Jahres. Mhm. Das heißt, dieser andere Busen ist jetzt so aufgebaut wie der natürliche Busen. Ja. Es ist beides jetzt, wenn man sich das anschaut, sieht so gut wie identisch aus. Ja, voll und ganz. Voll und ganz. Voll und ganz. Stelle ich mir auch schwierig vor, dass man das chirurgisch so hinbekommt, dass die sich dann exakt gleichen. Der eine ist ja nun ganz normal gewachsen und der andere muss ja moduliert werden. Ich muss dazu sagen, ich hatte die eine Brust, die gewachsen ist, die war vielleicht knapp Körbchengröße B. Mhm. Aber ich habe die andere Brust jetzt auch vergrößern lassen, sodass ich jetzt beide Größe C habe. Ach so. Warum das hast du die? Schon. Also die andere war dir dann auch zu klein? Ja. Ja. Absolut. Wie ist es gelaufen? Ich kam dann ins Krankenhaus rein, Untersuchung eben dann noch und Besprechungen auch mit Risiken und was ich noch beachten muss in der ersten Zeit. Welche Risiken hat man dir genannt? Ja, auch eben das mit der Verkapselung, was vorher schon gesagt wurde, dass die Brust eben das Implantat abstoßen kann. Mhm. Hast du auch Silikon implantiert bekommen? Ja, habe ich auch bekommen. Und ich durfte jetzt auch 3 Monate danach keinen Sport machen. Mhm. Aus dem einfachen Grund, die haben das unter dem Brustmuskel gesetzt, das Implantat, und dann hätte der Muskel reißen können. Mhm. Wo liegen bei dir die Narben? Unter der Brustwarze. Unter der Brustwarze? So ganz kleine. Also so gut wie kaum zu sehen dann? Ja. Und auch alles perfekt verheilt? Perfekt verheilt, keine Probleme und ich bin super happy. Du bist super happy. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass da einem wirklich dann eine ganz schwere Last abfällt. Ja, auf alle Fälle. Als ich aufgewacht bin, habe ich erstmal vor Freude geheult. Da hast du erstmal geguckt und gefühlt? Gefühlt noch nicht. Da war ich noch ein bisschen zu matschig. Aber ich habe nach unten geguckt und das war einfach nur wundervoll, der Anblick davon, endlich 2 gleich große Brüste zu haben. Das glaube ich wirklich. Und das Team hat mir meinen allergrößten Wunschtraum, den ich jemals bisher hatte, wirklich erfüllt. Hattest du auch ein bisschen Angst davor? Ja, das war meine allererste OP, die ich bisher hatte. Ja. Aber hat die Krankenkasse das übernommen in deinem Fall? Ja, alles. Ja, musste keinen Pfennig dazu zahlen. Auch die Vergrößerung der anderen Brust? Ja, das auch. Ja, das haben die auch gemacht? Ja. Oder haben die es gar nicht kapiert, dass das eher aus kosmetischen Gründen gemacht wurde, dass die andere Vergrößerung? Ich weiß es nicht genau, wie das da abgelaufen ist. Wollen wir gar nicht weiter darüber reden, nicht, dass die nicht dem Fall noch nachgehen. Weißt du, wie teuer das Ganze war? Ich weiß, ich habe nur von anderen Leuten gehört, aber... Deine Rechnung hast du gar nicht selbst in die Hand bekommen. Nee, habe ich noch nicht in die Hand bekommen. Ja. Was hast du denn so deinen Freunden, den weiterläufigen Freunden so erzählt, dass du im Krankenhaus warst? Ja, also das Problem war, weil ich ja noch zur Schule gehe, musste ich meiner Klassenlehrerin auch Bescheid sagen. Und ja, musste dann das leider meiner Klasse auch sagen, weil die haben sich gewundert, warum fehlt die denn jetzt? Und Mädchen hatte sich vorher schon verplappert. Ja. Leider. Aber nicht diese Freundin. Nee, das war ein anderes Mädchen. Das heißt, jetzt weiß die ganze Klasse Bescheid. Und die haben erst gedacht, warum würde sie sich denn die Brüste vergrößern lassen? Die hat es ja nötig. Ja. Aber weshalb wussten die nicht? Ah ja, aber jetzt wissen die Bescheid. Ja. Genau. Dann hat sich ein Mädchen dann, während ich im Krankenhaus war, für mich eingesetzt und hat gesagt, hör mal Leute, das stimmt nicht, was ihr hier für Gerüchte umkehren. Da fehlt eine Brust und die lässt sich die jetzt machen. Die hätten sich sonst wahrscheinlich sehr lustig gemacht über dich oder hätten gesagt, die hat eine Klatsche, dass die in dem Alter sich schon die Busen vergrößert. Aber in dem Fall, das haben die auch wohl gedacht. Ja, aber in dem Fall nimmt man das natürlich sehr ernst und hat da wahrscheinlich volles Verständnis für. Ja, dann kann man sowas, oh, das wussten wir ja gar nicht, hätte sie uns das mal gesagt. Ja. Und all sowas dann eben. Ne? Hattest du denn vorher, bevor du das hast machen lassen, einen Freund mal gehabt? Ja. Und wie hast du das da, gell? Ich habe ihm das erzählt. Ah ja. Und der hat mich so akzeptiert, wie ich da noch gewesen bin. Achso, dann wusstest du, ich hatte vorhin verstanden, dass es nur eine Freundin wusste in den letzten Jahren. Aber dann wusstest der Freund auch. Der Freund auch, ja. Ja. Und warst du da, ich könnte mir vorstellen, dass man dann im Bett so bei der Erotik doch auch gehemmt ist, oder? Das war so die erste Zeit nur. Mhm. Also da habe ich wirklich gemerkt, dass er mich so akzeptiert findet, wie ich bin oder immer wie ich war. Und das hat mir so eine tierische Stütze in der Zeit gegeben, dass ich bin auf 1000 Dank. Das glaube ich. Absolut. Bist du mit dem Jungen noch zusammen? Nein. Bist du nicht mehr. Ja. Und hast du jetzt danach, nachdem die Brust jetzt da ist, schon eine Beziehung, bist du eingegangen? Nee, eine Beziehung nicht, aber ich hatte so meinen Spaß gehabt. Ist wahrscheinlich dann auch eine irre Erfahrung, ne? Ja. Wenn man plötzlich Sex hat mit zwei Brüsten. Das ist was ganz anderes und eigentlich auch viel schöner viel intensiver. Und wie ist das so mit der Empfindlichkeit auf der neuen Brust? Fühlst du da schon richtig was oder ist das auch eher noch taub? Oder? Es ist noch ein bisschen taub, aber das Gefühl kommt so ganz langsam wieder. Mhm. Also ist quasi deine zweite kleine Geburt als Frau gewesen, genau. Ne? Ja. Ganz genau. Ja. Toll, tolle Sache. Danke. Alles Gute, Kim. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Kerstin, es rufen doch hauptsächlich Frauen an. Die Männer trauen sich nicht. Oder ist es noch kein Thema für die Männer? Ich weiß es nicht. Kerstin, 33, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo. Warst du auch schon unter Messer oder willst du? Ich war schon öfter unter Messer. Ich glaube, ich bin erprobt. Schon öfter? Erzähl, was hast du machen lassen? Ich habe machen lassen 96 eine Fettabsaugung. Ja? Wo? Ich habe vorletztes Jahr eine Brust-OP machen lassen. Die Implantate habe ich dieses Jahr nochmal rausnehmen lassen, habe neue reinmachen lassen. Ich habe Botox drin, ich habe die Lippen aufspritzen lassen. Ich glaube, das ist schon ausreichend genug. Also Botox müssen wir kurz erklären, das ist ein Nervengift. Botox ist ein Nervengift, wird gespritzt in die Stirn. Genau, damit die Stirn schön glatt wird, ne? Genau, ja. Dass die Stirn glatt wird. Hör mal, jetzt machen wir aber eins nach dem anderen. Fett absaugen. 96 habe ich Fett absaugen. 96. Wo hast du es absaugen lassen? Ich habe absaugen lassen vom Prinzip her von oben, von der Hüfte bis runter zu den Waden. Wie viel Gramm hat man dir rausgesaugt? Weiß ich gar nicht, aber ich habe damals die Einstiche gezählt, 32 Einstiche. 32 Einstiche. Eine ganze Menge. Ich habe gerade schon gesagt, die Gefahr besteht ja beim Fettabsaugen, dass es so Hubbel gibt. Wie ist ja, es gar nicht. Hatte ich gar keine Probleme. Ganz, ganz glatt alles? Alles ganz super glatt, super toll geworden. Und die stechen ja, es sieht ja ein bisschen, ich habe es im Fernsehen mal gesehen, ein bisschen eklig aus, mit so ganz dünnen Kanülen stechen die Chirurgen einem dann so in das Fettgewebe. Genau, und dann wird es abgesaugt. Und damals gab es noch diese neue, heute ist es gang und gäbe, diese Ultraschall-Fettabsaugung. Das war damals, als ich gegangen bin, aber noch ganz neu. Und demzufolge war diese Zerstörung in dem Gewebe nicht ganz so extrem wie bei dem normalen Fettabsaugung. Aber ich glaube, heute wird fast nur noch mit Ultraschall. So, aber es gibt eben diese vielen Einstiche. Genau. Sind die ganz normal verheilt? Sieht man die noch? Die sieht man gar nicht mehr. Man sieht gar nichts mehr. Kein einziger Einstich. Also gut, wenn ich jetzt suche, finde ich sicherlich nochmal, wo ich sage, okay, da ist gestochen worden, aber für einen Normalen, der nicht hinschaut, sieht man es nicht. War das damals wirklich nötig? Es war für mich nötig. Ich hatte ein psychisches Problem. Ich bin eigentlich ein sehr, sehr schlanker Typ und habe das machen lassen, weil die eigentliche, es hat nicht ins Bild gepasst. Mhm. Also wenn du vorm Spiegel standest, kommend aus der Dusche, konntest du dich gar nicht... Genau, ich war schön schlank, hab eine schöne schlanke Hüfte, hab einen schlanken Po, mhm. und dann kamen hinterher dann so ein bisschen so diese Reiterhose und die Waden waren auch ein bisschen fester. Ja. Mein Problem war, ich komme aus einer Radsportlerfamilie, mein Vater ist professionell Radsport gefahren und wir mussten als Kind immer mit und ich habe dann damals zu schnell abgesetzt und dann ist natürlich diese Fettzellen, die sind sofort hoch und aufgepolstert. Und was hast du damals dafür bezahlt? Ich habe damals 10.000 Mark dafür bezahlt. 10.000 Mark? Ja. So viel? Ja. Es war aber ein sehr, sehr guter Chirurg in Berlin. Der ist wirklich empfohlen worden, auch bei der Krankenkasse. Mhm. Ich habe mich auch ganz, ganz lange damit beschäftigt, habe viele Krankenkassen angerufen. Muss man bei etlichen auch machen. Krankenkassen. Ja. Hab mir Listen zuschicken lassen und dann. Aber die Krankenkasse hat das nicht bezahlt. Nein, die Krankenkasse hat das nicht bezahlt. Mhm. Aber die Krankenkasse liebt Empfehlungen, welche Schönheitschirurgen wer jetzt spezifisch dafür zu Ah ja, das ist auch schon mal ein guter Tipp, ne? Für die Recherche. Ich denke für viele, weil ich bin nicht so der Typ dafür, dass ich sage, okay, ins Ausland. Mhm. Bei mir zum Beispiel bei der Kosmetik auf der Ecke, die haben mich dann nochmal so als Vorzeigepüppchen genommen und ich habe dann eigentlich gesagt, nee, möchte ich nicht, weil da kommt dann irgendjemand, der setzt sich in den Keller, der stochert da rum und zieht Fett raus. Halte ich gar nichts von und deswegen habe ich nachher gesagt, nee, bitte mich nicht empfehlen. Bitte gerne empfehlen und den Schönheitschirurgen, wo ich war, weiterempfehlen. Ja. Aber nicht hier vorzeigen für den Schönheitschirurgen, der hier unten im Keller sitzt. So, jetzt das nächste. Also jetzt haben wir Fett abgesaugt. Dann kann ich mir vorstellen, dass nachdem das gut gelaufen ist, du doch animiert warst, aha, sowas kann man wieder machen. Genau. Und begeistert warst. Die zweite Operation. Wie gesagt, da war ja zwischen der ersten Schönheitschirurgie und zwischen der zweiten Chirurgie waren ja fast 5-6 Jahre zwischen. Also immerhin, aber wenn das einmal gut gelaufen ist, hat man eine gute Erfahrung gemacht. Genau. Die zweite OP waren dann die Brüste. Genau, bei dem gleichen Arzt bin ich da hingegangen und habe gesagt, okay, ich kann es mir jetzt leisten. Hm? Warum? Was war mit den Brüsten? Die waren einfach ein bisschen klein. Die waren klein. Also ich habe ein A-Körbchen und ich treibe Sport und habe dann immer gesagt, ach nee, möchte gerne ein bisschen mehr. Wie andere Kollegin hier vor mir auch schon, die eben auch gesagt, okay. Wie groß sind sie jetzt? Ich habe jetzt ein C-Körbchen. Habe damals zwischen 70 A, B oder 75 B gehabt und jetzt habe ich ein 75 C. Du hast auch Silikon? Ich habe Silikon erst drin gehabt, unterm Brustmuskel und habe sie jetzt nochmal rausnehmen lassen. Also die Silikon, das sind Silikonkissen gefüllt mit Flüssigkeit und jetzt habe ich Feste drin. Dadurch, dass ich eben sportlich engagiert bin. Was heißt Feste? Was ist aus welchem... Ist es auch Silikon, aber das kann man nicht so bewegen. Also das heißt, das hast du dann nochmal machen lassen? Nochmal alles aufschneiden lassen? Nochmal rausmachen lassen, weil es nicht so schick aussah. Ich meine, das aber auch, wenn man das einmal so gut überstanden hat, sich dann wieder unters Messer zu setzen, wieder geschnitten zu bekommen. Ja. Ne, das ist ja nur eine Überwindung. Man wollte das optimal und ich bin dann hingegangen zum Arzt und habe gesagt, okay, das ist jetzt das Ergebnis, es ist eigentlich nicht so schön, die eine Brust, die war optimal, die andere Brust war halt nicht so schön. Ich habe auch die eine Seite straffen lassen und die andere Seite jetzt nicht straffen lassen. Jetzt ist beides okay. Jetzt ist beides okay. Würdest du sagen, die Brüste gefallen dir sehr gut. Wie viel Geld hast du in die Brüste investiert bisher? Auch ungefähr 10.000. Also 9.500 DM damals noch und dann kamen die Krankenhausübernachtung noch mit zu ungefähr ein bisschen über 10. So, dann hast du gerade noch gesagt, Botox, Nervengift. Jetzt bei der zweiten OP habe ich vom Prinzip her die Lippen nochmal gleich mit aufspritzen lassen mit Aquavit und hat Botox auch gleich mit. Kann es sein, dass Kerstin vielleicht ein bisschen Schönheitschirurgie süchtig ist? Nein, würde ich gar nicht sagen. Nein. Nee, aber ist das nicht so? Ist das nicht gesagt, okay, wer es machen lassen möchte, der soll es machen, aber bitte nicht so weit, dass man sagt, okay, ich bin jetzt süchtig, weil dieses Botox, ich habe halt einfach diese Falte vorne drin in der Stirn und es sah nicht so schick aus. Wobei das Botox sah so ein bisschen verbittert aus. Und viele Leute haben gesagt, oh, guck doch nicht so böse. Aber bei Botox muss man ja sagen, das hält ja nicht ewig an, ne? Das muss nachgespritzt werden irgendwann. Genau, das hält beziehungsweise bis ein halbes Jahr und dann muss man es neu spritzen. Ja. Also das heißt, ich müsste jetzt bald wieder hingehen. Und Schmollmund? Also so eine etwas dickere Lippe? Nein, ganz, ganz wenig. Also da in so einer Ampulle sind 2 Milliliter drin und es ist eben einfach ganz. Was ist da drin? Was ist das für ein Zeug, was da reingeht? Das ist Aquavit, aber das ist eine chemische Substanz, die einfach ein bisschen fester und ein bisschen voller die Lippen macht. Also man sieht es gar eigentlich kaum. Ist das nicht unangenehm, das Gefühl, hier habe ich künstliche Sachen, in den Lippen habe ich was Künstliches, hier oben habe ich ein Nervengift? Kommt man sich ja ein bisschen doch befremdlich vor? Nein, das sieht ja gar keiner. Man weiß es ja nur selber. Ich meine, gut, ich mache auch meine Späßchen. Ich gehe da sehr, sehr gerne offen auch mit um. Ich rede auch darüber. Und wenn man so Leute kennenlernt, viele sind interessiert und wollen dann wissen, auch wie die andere Dame vor mir schon gerade sagte, sie schaut denn und guckt und sie ist da zu dem schönen Chirurg hingegangen. Also du hast aber eine ganze Menge... Von ihr war. Ja. Du hast eine ganze Menge Geld schon investiert in den Körper. Ja. Und ich wette mal, da wird noch einiges investiert in den nächsten 10 Jahren. Nein, ich denke, ja gut, in den nächsten 10, 15 Jahren sicherlich klar, wenn denn die ersten Falten kommen, wenn man sagt, mit dem Botox sind ja die Falten offensichtlich. Ja, Kerstin, jetzt muss ich Schluss machen, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Schön, dass du da warst, alles Gute. Tschüss. Alles klar, schönen Abend. Dankeschön. Tschüss. In der Technik war Annette Bastian. Tschüss.